Andacht vom 24.06.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Prophetische Vision. Heute teile ich Dinge mit euch, die mich tief berühren und sehr auf meinem Herzen sind. Ich lasse diese Dinge aus mir herausfließen. Ich fühle mich ein bisschen unsicher, ob ich diese Gedanken wirklich teilen soll, aber ich denke, ich soll das tun. Vorletzte Nacht begann Gott, mit mir über einiges zu sprechen. Auch in der Hauskirche gestern sprach der Herr zu mir. Dann wachte ich letzte Nacht mit diesen Gedanken auf, also muss ich sie wohl aus mir herausfließen lassen. Es gibt etwas, das schon seit jungen Jahren in mir brennt, wie die Güte Gottes der Welt bekannt werden kann. Es waren noch 2 Wochen bis zu meinem 7. Geburtstag, da gab ich Jesus mein Leben unter einem Stuhl in einer Kirche. Wir lebten damals in einem Gebäude nahe der Kirche. Von meinem Zimmer aus musste ich nur 4 Stufen hinunter und durch einen weiteren Raum gehen, dann war ich in der Kirche. Mein Vater war dort der Pastor und es gab dort zu jener Zeit einige Gebetsnächte. Ich musste morgens in die Schule, deshalb musste ich ins Bett gehen, aber ich hatte das Bedürfnis, dort zu sein. Also schlich ich nachts im Schlafanzug aus meinem Bett und in die Kirche, wo gebetet wurde. Die letzten Meter krabbelte ich unter Stühlen hindurch, um nicht gesehen zu werden. Dort gab ich mein Leben Jesus. Ich sehnte mich immer danach, Jesus zu kennen. Aber ich verband diesen Wunsch immer mit der Erfahrung von Freiheit. Ich wollte frei sein, denn ich mochte es nicht, mich wie im Gefängnis zu fühlen. Da war ein Gefühl in mir, dass Gott uns in Freiheit berufen hat. Deshalb passte ich nie in irgendein Gefängnis. Weder in ein religiöses System noch in das familiäre System. Denn in mir war diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Freiheit. Diese Suche nach Freiheit hörte nie auf. Mein Leben lang verfolgte ich diese Freiheit. Klar, ich verstand manches nicht wirklich. Deshalb tat ich eine Menge unsinniger Dinge. Ich dachte zum Beispiel, dass ich frei sein würde, wenn ich voller Adrenalin wäre. Aber das ist keine wahre Freiheit. Die wirkliche Freiheit gibt es nur in Jesus. Aber Gott hat uns für Freiheit geschaffen, nicht für Begrenztheit. Ich verstehe inzwischen, wie gut Gott ist und wie sehr er sich danach sehnt, der Welt das zu zeigen. Ich begann, die Bibel zu lesen und ich stellte fest, dass die Kirche das in ein Gefängnis verwandelt hatte, was Gott uns eigentlich als Freiheit zugedacht hatte. Ich erkannte, dass Gott die Gemeinde gegründet hatte, um zu zeigen, wie gut er ist. Doch die Kirche demonstriert, wie böse er ist. Das ist nicht die Wahrheit. Überlegt, wie viele Menschen rund um die Erde von der Kirche verletzt wurden. Die Gemeinde soll Menschen heilen. Überlegt, wie viele Menschen haben heutzutage eine Vorstellung von Gott, die so falsch ist. Diese Vorstellung stammt nicht aus der Bibel, sondern aus der Kirche. Denkt nach, was geschieht da? Ich bin überzeugt, dass hier ein Kampf stattfindet zwischen dem Löwen von Juda und der Kirche. Ich spreche hier nicht von Denominationen, sondern von der Institution Kirche. Aber denkt jetzt nicht, ich hätte etwas gegen die Kirche. Im Gegenteil, ich liebe die Kirche Jesu Christi. Und wie gesagt, ich rede nicht über irgendeine bestimmte Gruppe oder Gemeinde. Vielleicht denkst du an eine bestimmte Gemeinde oder Kirche. Das musst du in deinem Herzen berichtigen. Denn du kannst nicht mit Verletzungen leben. Sie beeinträchtigen deine Sicht der Dinge. Mir geht es um alles, was sich global Kirche nennt. Ich habe euch schon mitgeteilt, dass ich sehr aufgeregt bin, über diese Gedanken zu sprechen. Ich habe in meinem Herzen wirklich viel darum gekämpft. Ich glaube zutiefst in meinem Herzen, dass Jesus in seine Kirche kommt. Ich glaube, dass Jesus auf zwei Weisen wiederkommen wird. Hier will ich mich nicht auf eine Diskussion um Endzeittheologien einlassen. Die einen verstehen es so, die anderen anders. Die meisten haben ihre Erkenntnisse aus der Bibel, vor allem aus der Offenbarung. Ich auch. Deshalb möchte ich dir deine Sichtweise lassen und du lässt mir meine. Ich glaube nicht an zwei Wiederkünfte Jesu. Ich glaube, dass er einmal wiederkommen wird. Aber ich glaube, dass es ein anderes Kommen Jesu geben wird. Das werde ich jetzt erklären. Ich habe nämlich festgestellt, dass das Verständnis der Menschen häufig sehr eingeschränkt ist. Speziell unter Christen sehe ich das. Und ich habe herausgefunden, warum das so ist. Viele Menschen wollen die Filter von ihren Herzen nicht wegnehmen. Wenn also jemand das konfrontiert, was wir in dem Moment glauben, sind wir nicht bereit zu schauen, ob da ein Filter über unserem Herzen liegt. Wir widersprechen der anderen Person einfach oder greifen sie an. Das ist sehr traurig, denn unsere Reaktion ist immer ein Spiegel unseres Herzens. Deshalb erkläre ich das, was ich sagen will, jetzt sehr ausführlich. Ich glaube, dass Jesus sowohl wiederkommt, um seine Braut zu holen, ich glaube aber auch, dass er kommt, um seine Kirche aufzusuchen. Aber das ist kein Kommen Jesu, sondern wie wenn der Bräutigam seine Braut besucht. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen an den neuen Bund. Meine Beziehung zu Gott besteht ausschließlich durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das glaube ich. Aber ich glaube auch, dass nur die Braut zum Bräutigam gehört und nichts und niemand sonst. Weil ich das so aus der Bibel verstehe, habe ich kein Problem damit zu denken, dass der Bräutigam Jesus seine Braut aussortiert. Es ist nicht der Vater, der seine Kinder erzieht. Es handelt sich um den Löwen von Juda, um den Bräutigam, der seine Braut zurückhaben will. Ich habe in verschiedenen prophetischen Visionen eine große Spaltung in den Kirchen gesehen. Diese Spaltung geschah durch Jesus. Ich fürchte mich wirklich ein bisschen, das hier zu teilen, aber ich möchte und muss es tun. Und glaubt mir, ich habe mein Herz sehr sorgfältig geprüft, warum ich das teilen will. Ich habe in meinem Herzen nächtelang damit gekämpft. Der Plan Gottes hat sich nie verändert. Gott hatte nie einen anderen Plan. Er wollte eine Kirche, eine Gemeinde. Der große Auftrag traf niemals auf irgendjemand anderen zu, außer auf die Apostel. Ich möchte, dass ihr das versteht. Jesus hatte mindestens 120 Jünger, denn in dem Obergemach waren 120 Leute. Aber Jesus berief nie alle seine Jünger und trug ihnen auf, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Ihr seid immer frei, mir nicht zuzustimmen, aber für mich ist das sehr klar. Jesus rief seine 12 Apostel auf einen Berg, wo er nur zu ihnen redete. Zu ihnen sprach er: Ich berufe euch und ich sende euch in die ganze Welt, um das Evangelium zu verkünden. Bedeutet das, dass wir die gute Nachricht nicht teilen sollen? Nein, sicher nicht. Es gibt viele Beweise, die uns zeigen, dass wir das Evangelium verkünden sollen. Aber der große Auftrag betrifft uns nicht. Er war nie für uns bestimmt. Denn der Plan Gottes war nicht, dass ein paar besonders berufene Menschen das Evangelium verkünden. Das war nie sein Plan. Sein Plan war immer derselbe. Schaut, Hebräer sagt uns, dass Gott nie Opfer und Gaben haben wollte. Er sagt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen. Dann sagt er, aber du hast mir einen Leib bereitet. Das war der Leib Jesu Christi. Der Plan des Vaters war also immer ein Leib, durch den die Güte Gottes offenbart werden sollte. Denkt nach, meine Freunde, was ihr auch immer glauben wollt, das glaubt. Wie ist die Israel-Theologie? Gott hatte einen Grund, warum er dieses Volk auserwählt hat. Der Grund ist nicht, dass Israel behaupten kann, wir sind das speziell auserwählte Volk Gottes. Schaut ins Wort Gottes. Der Grund für ihre Erwählung war, dass durch sie die Güte Gottes der ganzen Welt gezeigt werden sollte. Sie haben versagt. Deshalb kam Jesus. Und er sagte, Matthäus 21, 43, das Reich, das euch gegeben war, wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Denkt nach. Gott hatte nie einen anderen Plan, als der ganzen Welt seine Güte zu zeigen und alle Menschen mit sich zu versöhnen. Dieser Plan hat sich nie verändert. Aber die Menschen haben über Jahrhunderte hinweg versagt und die Kirche auch. Also, die Kirche hat eine klare Aufgabe in dieser Welt. Und diese Aufgabe ist nicht, eine hierarchische Struktur aufzubauen, und ihre Aufgabe ist auch nicht, dass sich dort Menschen treffen, die irgendjemandem zuhören und danach ein bisschen Geld in ein Körbchen werfen. Die Gemeinde hat die Aufgabe, der Leib zu sein, durch den der Vater im Himmel seine Güte zeigen kann. Was haben wir gemacht? Wir haben die Kirche zu einem selbstsüchtigen Monster gemacht. Es geht nur um mich, wo ich besonders gesegnet werden kann, wo es mir am besten geht, wo ich von anderen gemocht werde und es mir gut geht oder wo das gepredigt wird, was ich auch hören möchte. Wir haben das alles auf uns bezogen. In Wahrheit aber geht es kein bisschen um uns. Die Kirche ist in die Falle der letzten Tage gefallen. Selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig etc. Und ich sage euch, ich hörte Jesus brüllen als der Löwe von Juda in der Kirche. Ich habe Jesus gesehen, wie er die Kirche aufsucht, wie es in Offenbarung Kapitel 2 und 3 beschrieben ist, wo er mehrmals sagt, wahrlich, ich komme schnell. Dabei sprach er nicht über seine Wiederkunft, sondern darüber, dass er die Kirche heimsuchen würde. Ich glaube also, dass es eine prophetische Vision ist, die Jesus jetzt gerade erfüllt, wenn in der Kirche das geschieht, was derzeit geschieht. Ich komme und besuche die Gemeinden. Ich komme schnell. Und wenn ihr nicht bereut, werdet ihr in Schwierigkeiten geraten. Ich habe den Bräutigam gesehen, wie er die Kirche heimsucht und Spaltung bringt. Reinhard, wie kannst du biblisch begründen, dass die Kirche gespalten wird? Ich könnte euch einige Bibelverse nennen. Paulus sagt sogar zur Gemeinde, dass Spaltung kommen muss, um die Ungerechten zu offenbaren. Studiert die Offenbarung, da findet ihr das Gleiche. Was ich wirklich, wirklich glaube, Jesus, der so lange Zeit über so geduldig und so liebevoll und so voller Liebe war, steht jetzt an der Tür der Kirche und klopft an. Wisst ihr, wir haben Offenbarung 3,20 benutzt als Vers, um das Evangelium zu verkünden. Aber dieser Vers handelt nicht vom Verkünden der frohen Botschaft. Es ist eine Botschaft an die Kirche. Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich glaube, dass die Erschütterung, die die Kirche rund um die Erde nun erfährt, das ist, was ich schon 2014 prophezeit habe, weil Gott es mir sehr deutlich gezeigt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass dies noch nicht einmal die wahre Erschütterung ist. Ich glaube, dass Gott das Chaos, das auf der Welt herrscht, benutzt, und bitte denkt nicht, dass er es verursacht hat. So ist Gott, er muss keine Katastrophen provozieren. Er benutzt einfach, was Satan oder die Menschen verursachen. Ich denke also, dass diese Erschütterung, durch welche die Kirche in den letzten 1,5 Jahren gegangen ist, das Klopfen Jesu war. Gott benutzt die Erschütterung als Klopfen und sagt, bitte öffnet mir. Wisst ihr, was er sagt? Er spricht nicht weiter. Wer mein Klopfen hört, er sagt, wenn jemand meine Stimme hört, der wird mir öffnen und wir werden Gemeinschaft haben. Gott redet nicht zu einzelnen Menschen, er redet zur Kirche. Was sagt er? Die Gemeinde, die bereit ist, Jesus hereinzulassen und ihn zum absoluten Mittelpunkt zu machen, mit jenen wird er Gemeinschaft haben. Was wird also geschehen? Unglücklicherweise hat der Großteil der Kirchen und Gemeinden das Klopfen überhört. Ein großer Teil der Kirche lebt in geistlichem Götzendienst. Sie beten ihre eigene Vision an, sie ehren nur ihr eigenes System, sie verehren ihre eigene Theologie, sie gehorchen falschen Prinzipien, sie lieben ihren eigenen Lobpreis, wie schön unsere Musik ist. Und unglücklicherweise verehren sie ihre Leiter und Pastoren. Dieser Götzendienst wird von Jesus selbst zerstört. Folgendes wird geschehen. Wenn die Braut den Ruf Jesu hört und bereit ist, ihm zu folgen, über alles andere hinweg, dann wird es eine Spaltung in der Kirche geben. Horcht euch meine Botschaft über den Krieg in der Gemeinde an. Der Teil der Kirche, der nicht bereit ist, in allem zu kapitulieren und dem Bräutigam in allem zu folgen und sich bauen zu lassen, zu einer Gemeinschaft, wird nicht bestehen bleiben. Er hat keine Zukunft, denn der Löwe von Juda wird es nicht mehr erlauben. Dies ist eine wirklich harte Konfrontation für die Kirche. Denn der Herr erlaubt nicht mehr, dass eine Gemeinde existiert, die nicht vollständig dem Bräutigam hingegeben ist. Jesus wird in seiner Güte der Institution schlicht und einfach erlauben, weiter zu existieren, aber es wird eine deutliche Spaltung geben und die Menschen, die die Institution mehr lieben als den Bräutigam, werden offenbar werden. Diese Spaltung betrifft Menschen, die die Struktur und den Klerikalismus lieben. Sie werden einfach weitermachen. Vielleicht wächst ihre Kirche sogar, andere werden schließen. Das System wird weitergehen. Aber außerhalb wird die neue Gemeinde aufstehen. Diese neue Gemeinde wird kein bisschen an sich selbst denken. Es wird ein einziges Wir für ihn sein. Schaut, was Epheser 3,10 sagt. Schaut, was die Absicht Gottes ist. Jetzt wird den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben. Diese Stelle spricht über den neuen Bund. Ist es nicht traurig, wie sehr wir den neuen Bund zu einer persönlichen Sache gemacht haben? Es bricht mein Herz richtiggehend, wenn ich sehe, wie so viele Christen den neuen Bund zu einem selbstsüchtigen Ding gemacht haben. Ich kenne Momente, wo ich mir wirklich wünsche, den neuen Bund nie gepredigt zu haben. Denn von gut 1000 Leuten, die meine Predigten hörten, haben 10 Leute begonnen, den neuen Bund zu leben, während zugleich 1000 Menschen ihr selbstsüchtiges Leben fortgesetzt haben. Das macht mich wirklich traurig. Aber ich vermute, das gehört dazu. Der neue Bund handelt nicht von mir und davon, dass ich ein besseres Leben habe. Es geht nicht um mich und dass ich gedeihe oder dass ich ein besonderes Leben führe. Es geht nicht um mich. Der neue Bund handelt nur davon, dass Jesus einen Leib hat. Hier ist einer der Schlüssel des neuen Bundes. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Nicht, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das müssen wir wirklich von uns weisen. Sicher, ich genieße meine Nächte mit Jesus, nur mit ihm. Entschuldigung. Aber es geht nicht um mich und meine süßen kleinen Begegnungen mit Jesus. Es geht darum, dass er bald wiederkehrt. Sorry. Dass er eine Ernte einfahren will, dass er eine Braut will. Nur darum geht es. Und sein Wille wird weder von Institutionen und Systemen ausgeführt werden, noch von egoistischen Menschen. Überlegt mit mir. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kenne, vielleicht kann ich sie an einer Hand abzählen, die heiraten und null selbstsüchtige Wünsche an ihren Partner haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt jemanden kenne. Denkt nach, viele Menschen heiraten, weil sie sich einsam fühlen. Sie suchen sich einen Ehepartner, weil sie jemanden für sich haben und eine Familie haben wollen. Sie wollen Kinder haben. Sie wollen, dass sie jemanden haben, der ihnen seine Liebe zeigt. Das alles ist selbstsüchtig. Als ich jung war, entschied ich mich, nicht zu heiraten, weil ich Jesus dienen wollte. Aber als der Herr zu mir sagte, wenn du alles erfüllen willst, was ich für dich zusammen mit Debbie bereitet habe, war ich bereit zu heiraten. Ich sagte, dann ist sie die Frau, die ich heiraten werde. Debbie und ich passten nicht einmal zueinander. Jeder geistliche Leiter warnte uns zu heiraten, weil sie sagten, dass diese Ehe keine Zukunft haben würde. Debbies Pastor befahl ihr, mich niemals zu heiraten. Wir passten wirklich nicht zusammen. Weltlich gesprochen, es sah nicht gut aus für uns beide. Ich mochte sie, aber sie mochte mich nicht. Aber ich heiratete Debbie, weil ich erfüllen wollte, was Gott auf dieser Erde für mich vorhatte. Persönliches Glück stand nicht auf meiner Agenda. Denk darüber nach. Wir haben unser Leben damit verbracht, unser eigenes Glück im Glauben zu finden, und dabei machten wir unsere Rechnung ohne Jesus. Was geschieht dadurch? Die ganze Welt lebt in Dunkelheit, weil die Kirche nicht einmal funktioniert. Alles handelt nur von mein Jesus, meine Funktion, mein Glück, meine Erfüllung. Aber Jesus sagt, sie können meine Sehnsucht nicht erfüllen, deshalb muss ich in die Kirche kommen, deshalb muss ich Spaltung verursachen, damit ich einen wahren Leib bilden kann, der mein ist und der mein Herz ausdrückt. Dabei wird es niemanden geben, der das Haupt dieses Leibes ist, außer Jesus. Es wird niemanden geben, der sich Pastor dieser Gemeinde nennen wird, außer Jesus. Es wird niemanden geben, der sich um Zahlen und Erfolge und Geld kümmern wird. Niemand wird seinen eigenen Dienst haben wollen. Aber alle werden auf Jesus schauen und ihn in dieser Welt repräsentieren wollen. Diese Gemeinde erscheint wie eine Illusion. Es scheint, so eine Gemeinde könnte es nicht geben. Aber ich habe sie gesehen. Zu Beginn dieses Jahres habe ich sie gesehen. Und ich sagte, Jesus, ich gebe alles auf, um mein Leben hinzugeben, dass diese Gemeinde aufsteht. Ich tue alles, dass eine Gemeinde entsteht, in der die Menschen nicht auf sich selbst und auf ihr eigenes Wohlergehen schauen. Eine Gemeinde, in der du tun kannst, was du willst, Jesus. Du hast mich in den 53 Jahren meines Glaubenslebens da hinein hingebracht, dass ich das tun kann. Schaut, in wenigen Wochen muss ich aus diesem Haus ausziehen. Ich bin sehr dankbar für das Haus, in dem ich wohnen durfte. Als wir erfuhren, dass wir ausziehen müssen, war dies das Gebet, das Debbie betete. Herr, wir wollen deine Weisheit haben, um zu wissen, welches das Haus ist, in dem wir dir am besten dienen können. Und nicht nur das Zweitbeste. Wir beteten, Herr, bitte lass uns nicht in das Haus umziehen, von dem wir denken, dass es am angenehmsten für uns ist. Das Haus, in welches wir ziehen werden, soll das sein, in dem wir dir am besten dienen können. Gott begann zu uns zu sprechen. Er gab uns prophetische Träume. Ich glaube wirklich, dass nun das erfüllt werden wird, was in Epheser 3,10 steht. Dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben ist, damit die Gewalten und Mächte in der Himmelswelt es sehen. Was also ist die mannigfaltige Weisheit Gottes? Wenn ihr den Kontext kennt, geht es um das Geheimnis des neuen Bundes, also um das vollbrachte Werk am Kreuz. Hier aber wird von einem Leib gesprochen, den Gott aus den Nationen und den Juden bildet. Schaut, in Vers 6 steht, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein. Das Geheimnis ist also, dass Jesus im vollbrachten Werk am Kreuz einen Leib haben wird, dessen Haupt er ist. Wenn ein Leib zwei Köpfe hat, ist er ein Monster. Wenn ein Pastor das Haupt der Gemeinde ist, dann ist die Gemeinde ein Monster, weil Jesus ja schon das Haupt ist. Jesus sucht seine Kirche heim. Er wird vielen Pastoren ins Gesicht schreien, gebt mir meine Braut zurück, sie gehört mir, nicht euch. Dann wird es geschehen, dass viele Pastoren, die seinen Ruf hören, Buße tun und Jesus anbeten werden. Sie werden vor ihren Gemeinden stehen und nur noch sagen, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt, ich habe gegen den Bräutigam gesündigt. Folgt nicht mehr mir, sondern nur ihm. Lasst uns ihm gemeinsam folgen. Lasst uns einen Weg finden, ihm zu vertrauen. Er wird uns leiten. Wir sind sein. Aber es wird auch andere geben, die nicht auf ihn hören werden und auf ihre Position beharren werden. Sie werden ihre Form der Kirche aufrechterhalten. Was also muss unser Herzensschrei sein? Unser Herzensschrei muss sein, Herr, ich will nicht für mich leben. Ich will Teil deines Leibes sein. Ich habe keine Vorstellung, wie das funktioniert. Ich fürchte mich davor. Aber ich werde dir vertrauen. Bitte füge mich der Gemeinde hinzu, wo du mich haben willst. Die Apostelgeschichte beschreibt das oftmals so. Der Herr fügte zur Gemeinde hinzu, welche er hinzufügen wollte. Du brauchst also nur zu bitten. Herr, ich möchte zu der Gemeinde hinzugefügt werden, in der du mich haben willst. Ich möchte so verbunden werden, dass ich begreife, was es bedeutet, dass du einen wahren Leib haben willst, durch den die mannigfaltige Weisheit Gottes offenbart wird. Ich will euch das erklären. 1. Korinther 3,16 sagt, dass wir der Tempel Gottes sind und der Heilige Geist in uns wohnt. Aber 1. Korinther 6,19 sagt, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Bin also ich, Reinhard, der Tempel des Heiligen Geistes? Ja. Aber der wahre Ausdruck Gottes kann nur dadurch geschehen, dass wir gemeinsam der Tempel Gottes werden. Wenn ich meinen Glauben alleine lebe, bin ich ein lebendiger Stein, aber ich werde nie wirklich die Größe und Güte Gottes ausdrücken können. Noch schlimmer dabei ist, wenn ich allein bleibe, wird es nie dazu kommen, dass wir in Gemeinschaft der Tempel Gottes werden. Aber nur der gemeinsame Tempel Gottes wird irgendeine Bedeutung in der Welt haben. Dieses Prinzip findet sich überall in der Bibel. Jetzt wenden wir das an. Wir schauen das große Ganze an. Wir mögen es sehr, wenn Satan unter unseren Füßen liegt. Sogar dann, wenn uns eigentlich klar ist, dass Jesus den Teufel besiegt hat und dass Satan nur unter seinen Füßen liegt. Aber der Grund dafür, dass so viele von uns diesen Sieg nie erfahren, den wir in Jesus Christus haben, ist, dass wir nicht Teil des großen ganzen Bildes sein wollen. Was ist das große ganze Bild? Epheser 1. Gott erweckte ihn aus den Toten und setzte ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Er unterwarf alles unter seine Füße und machte ihn zum Haupt über alles in der Gemeinde, die sein Leib ist. Du oder ich sind nicht die Füße Jesu. Als Gemeinde sind wir die Füße Jesu. Paulus schrieb das nie an einzelne Christen, er schrieb das an eine Gruppe von Christen, an eine Gemeinde. In den letzten 1,5 Jahren haben wir gesehen, dass wirklich nichts unter den Füßen der Kirche liegt. Wenn die Kirche wirklich Autorität hätte, wie Epheser 1 das beschreibt, hätte sie in den letzten 1,5 Jahren viele Siege eingefahren. Wisst ihr, was in diesen letzten 1,5 Jahren geschehen ist? Die Kirche hat ihr Ansehen verloren. Sie hat Mitglieder verloren. Viele Kirchen wurden geschlossen. In Amerika hat ungefähr ein Drittel aller Kirchen einfach zugemacht. Die wahre Kirche hat die Autorität Jesu Christi gelebt. Sie war immer siegreich. Und sie wird plötzlich wieder im Sieg laufen. In Ländern, wo Christen verfolgt werden, gibt es häufig eine wahre Gemeinde Jesu Christi, die siegreich und kraftvoll ist und in Jesu Autorität wandelt. Ich sage euch etwas. Diese Botschaft, die ich heute mit euch geteilt habe, werden nur diejenigen hören, die Ohren haben zu hören. Es wird viele geben, die nicht einmal verstehen, was ich sage, nicht einmal ansatzweise. Das ist mir sehr klar. Ich muss nur der Mund sein. Es ist nicht meine Verantwortung, wer das versteht und wer nicht. Aber ich weiß, dass viele da sind, die keine Ohren haben, um das zu hören. Aber diejenigen unter euch, die voller Sehnsucht zum Himmel schreien, werdet ihr mir zuhören? Habt ihr Augen, um zu sehen? Ich bitte den Heiligen Geist, dass ihr Augen und Ohren habt, um zu sehen und zu hören. Und diejenigen, die nicht hören und sehen wollen, ihr werdet nichts von dem verstehen, was ich heute geteilt habe. Mitten in alledem, was gerade so vor sich geht, bin ich Gott sehr dankbar. Ich sehe weit mehr als früher, Selbst im Natürlichen sehe ich heute mehr als das, was ich vor 20 Jahren im Geist sah. Mein Herz ist nervös und freudig erregt in einem. Ich sehe wirklich, dass sich erfüllt, was Jesus sagt. Ich komme schnell. Bevor also unser geliebter Jesus zurückkommt, werden keine großen Männer Gottes mehr im großen Sieg Christi wandeln. Das ist vorbei. Sie werden in Gemeinden mitleben und dort in wahrer Autorität laufen. Und es wird ihnen nicht mehr um Zahlen und Größen gehen, sondern um ihre wahre DNA. Hört zu, es ist mir egal, wie sehr euch irgendeine Kirche oder Gemeinde verletzt hat. Es ist Vergangenheit. Lasst es los. Wenn ihr euch mit eurer Verletztheit und euren Verwundungen abgebt, die euch die Kirche angetan hat, werdet ihr fallen gelassen. Ihr müsst das loslassen. Vergebt, löst den Schmerz aus eurem Herzen. Ich vertraue, dass Jesus aufgrund der Sehnsucht nach ihm eine Braut und einen Leib haben wird, durch den er sich selbst repräsentieren kann. Es werden Leute aus ihrer Selbstbezogenheit aufwachen, die sagen: Es ist egal, was mir widerfahren ist. Wichtig ist, was er durch uns tun kann. Wacht auf aus eurer Selbstbezogenheit. Schaut, wenn ihr diesen Herzensschrei in euch habt, dann ruft zum Herrn: Verbinde mich mit dem Leib. Erinnert euch, binnen 3 Tagen machte Gott seine mannigfaltige Weisheit all den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt bekannt. Das ist wirklich sehr interessant, ich habe mich viel damit beschäftigt. Ich glaube, dass die Mächte und Gewalten sowohl die Engel als auch die gefallenen Dämonen sind. Was bedeutet das? Satan fürchtet sich vor der Gemeinde, nicht vor dir. Und die ganze Engelswelt jubelt der wahren Gemeinde Jesu zu. Überlegt euch das. Die gesamte Engelswelt jubelt der Gemeinde Christi zu. Und die gesamte Welt der Dämonen fürchtet sich vor der Gemeinde Jesu. Sie fürchten sich wirklich fürchterlich vor der wahren Gemeinde. Was geht hier ab? Sehr interessant. Wenn du das sehen kannst, wird das deinen Verstand umhauen. In der Apostelgeschichte gab es eine schlimme Verfolgung. Klar wissen wir, dass Gott diese Verfolgung nicht angezettelt hat. Satan benutzte Menschen, um diese Verfolgung durchzuführen. Schaut in Apostelgeschichte 8. Die Verfolgung war in vollem Gange. Der erste Märtyrer, Stephanus, wurde gesteinigt. Saulus war als Verfolger dabei. Es war eine schreckliche Verfolgung. Sie gingen einfach in die Häuser und töteten die Christen. Wer stand hinter der Verfolgung? Satan. Warum? Weil er sich vor der Gemeinde fürchtete. Schaut, in Apostelgeschichte 8 ab Vers 1 steht geschrieben, dass es eine schreckliche Verfolgung gab. Alle wurden versprengt, außer die Apostel. Die Apostel waren kraftvolle Männer Gottes. Wer stand hinter der Verfolgung? Der Teufel. Warum? Weil er die Gemeinde fürchtete. Wenn Satan die Apostel gefürchtet hätte, hätte er sie verjagt oder getötet. Der Teufel hat nicht vor großen geistlichen Männern Angst. Er fürchtet die Gemeinde Jesu Christi. Er kümmert sich gar nicht um die Apostel, die ließ er einfach in Ruhe. Aber er sah, dass da die wahre Gemeinde entstand, der Leib Jesu Christi. Und das brachte ihn zum Fürchten. Diese Erkenntnis ist für mich so aufregend. Aber der Schuss ging nach hinten los. Die Bibel sagt, diejenigen, die versprengt wurden, verkündeten überall das Evangelium und es entstanden neue, kraftvolle Gemeinden. Die Güte Gottes wurde weiter verbreitet. Denk darüber nach. Saulus wollte die Christen einfach töten, denn es gab noch keine Gemeinde. Jesus musste also die Verfolgung nutzen, um die Menschen zu versprengen, um Gemeinden zu gründen. Aber er sandte nie die Apostel aus, sondern unbekannte Menschen. Wir denken genau umgekehrt. Wir machen die Apostel zu wichtigen Persönlichkeiten, während die Kirche eine untergeordnete Rolle spielt. Paulus sagte, Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau aber seid ihr. 1. Korinther 3,9. Er verstand das sehr gut. Deshalb ließ er sein Leben durch die Gemeinde fließen. Er schrieb, es ist eine Ehre für mich, dass ich für euch leide, für die Gemeinde. Epheser 3,13. Deshalb sagte ich zum Herrn, Jesus, dafür bin ich bereit, mein Leben zu geben. Ich habe keine Antworten, wirklich nicht. Der Herr weiß das. Aber der Herr weiß, dass in mir etwas dafür brennt, dass er mich benutzt, um die wahre Gemeinde rund um die Welt zu erwecken. Das ist mein Gebet. Das ist mein Wunsch. Das ist meine Sehnsucht. Amen. Es tut mir leid, wenn heute ungewöhnliche Hintergrundgeräusche auf der Aufnahme sind, aber während der Aufnahme ist ein Gewitter aufgezogen und ein wenig schien es so, als ob der Himmel den Inhalt dieser Botschaft bestätigt. Also, danke für euer Verständnis.